beobachtet, die Entwicklungen. Hat es für diese Ausweisung eigentlich irgendeine offizielle Begründung gegeben? Es gab eine Begründung für eine der Organisationen, und zwar für Ärzte ohne Grenzen. Die wurden sogar schon vor der Verkündung des Haftbefehls angewiesen, innerhalb des gestrigen Tages die Region Darfur zu verlassen. Die haben da 4 Einsatzgebiete und denen wurde gesagt, die Regierung könne nicht mehr für ihre Sicherheit garantieren. Und ich denke, das ist auch die Begründung gegenüber zum Beispiel Oxfam oder Save the Children, die jetzt ebenfalls unter anderem ausgewiesen worden sind. Wenn die Hilfsorganisationen raus müssen aus dem Land, was heißt das für die Menschen im Sudan? Das ist natürlich eine Verschärfung der Katastrophe, keine Frage. Also Ärzte ohne Grenzen hat gestern mitgeteilt, dass in einem Gebiet zum Beispiel Meningitis-Fälle aufgetreten sind, also Hirnhautentzündung. Und wenn da dann das gesamte medizinische Personal abzieht, ist es natürlich verheerend für die kranken Menschen. Das kann man sich ja vorstellen. Und die Hilfsorganisationen, die versorgen hunderte, Tausende von Menschen, manche sprechen auch von Millionen, zumindest aus der Darfur-Region heißt es das. Und wenn das nicht mehr stattfinden kann, dann sind die Leute, die ja seit Jahren ihre Äcker nicht bebauen, aus Angst vor Milizen aufgeschmissen. Sie werden Hunger leiden, aber es wird natürlich auch die Organisation der völlig überfüllten Flüchtlingslager durcheinander kommen. Kann man auch schon sagen, dass das eine Art Reaktion war auf diesen Haftbefehl jetzt gegen al-Bashir? Das war es ganz sicher, ja. Die Regierung fährt da jetzt so 2 Linien. Das eine ist, dass sie sagen, wir können nicht mehr garantieren, was natürlich zwischen den Zeilen heißt, es wird Demonstrationen geben und in einem so überwachten Land wie dem Sudan hat da die Regierung die Hände mit im Spiel. Keiner demonstriert da, ohne dass es ihm erlaubt worden ist, beziehungsweise ohne dass er dazu aufgefordert wurde. Auf der anderen Seite war aber auch eine Reaktion der sudanesischen Regierung, dass man jetzt beweisen werde, dass man selber den Frieden herstellen könne in der Region Darfur. Ein Regierungssprecher hat das so formuliert, diese Entscheidung treibt uns nicht in die Schützengräben, sondern wir werden das Gericht mit Entwicklung ausbremsen und planmäßig, genau pünktlich zu der Verkündung, wurde ja vorgestern ein sehr großes Staudammprojekt im Nordsudan eröffnet, das größte seit dem Aswan-Staudamm am Nil. Und das ist jetzt so die Linie der sudanesischen Regierung, also die Rhetorik geht nicht auf Konfrontation, sondern eigentlich, das ist uns alles egal, wie es der Präsident Bashir formuliert hat, das könnt ihr in der Pfeife rauchen, wir reagieren mit Entwicklung, aber gleichzeitig werden keine Bemühungen angestellt, um die Wut der Bevölkerung einzudämmen bzw. nicht anzuheizen. Also das ist so eine Doppellinie und die geht mal wieder zu Ungunsten oder auf Rechnung der Bevölkerung von Darfur. Die Optimisten, Frau Sahoub, sprachen ja davon, es könne dadurch doch eine positive politische Bewegung im Land entstehen. Ist das zu naiv, zu blauäugig gedacht? Also ich habe diese Hoffnung auch noch, denn es wird natürlich, jetzt haben wir die erste Reaktion, die ist Trotz und Ärger. Es ist auch gleich der Hinweis gekommen, zum Beispiel vom sudanesischen UN-Botschafter, es würde hier mit zweierlei Maß gewessen, was sei denn mit dem Irak oder Gaza, da hätte doch auch kein internationaler Strafgerichtshof sich drum gekümmert, das seien doch auch Kriegsverbrechen. Das ist die eine Seite, aber die lässt sich natürlich nicht endlos fortführen, das können Sie jetzt ein paar Tage so machen. Und dann müssen sie sich irgendwie positionieren. Und es gibt eben auch Kräfte in der sudanesischen Regierung, die die letzten Jahre der Öleinkommen genutzt haben, um auch selber einen Reichtum anzusammeln. Und die haben natürlich kein Interesse an einer Destabilisierung des Landes. Und zu der wird es irgendwann führen. Und es gibt auch noch einen anderen Faktor. Und zwar besteht die Regierung ja seit dem Frieden mit dem Süden nicht nur aus Omar al-Bashir und seiner Partei, sondern eben auch aus der sudanesischen Volksbefreiungsbewegung des Südsudan. Und die haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und da kann es schon sein, dass die versöhnlichere Töne anschlagen oder auf die Dauer eben von diesem Konfrontationskurs ein bisschen abkommen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Bashir ausgeliefert wird. Davon gehe ich überhaupt nicht aus. Das Außenministerium hat auch gleich verkündet, er wird selbstverständlich nach Katar reisen zum Gipfel der Arabischen Liga. Und Katar wird den Teufel tun und ihn ausweisen. Also Afrika und die Arabische Liga stehen bestimmt hinter bzw. vor dem Sudan. Aber es ist vielleicht schon möglich, dass sich im Land längerfristig etwas verändert. Einschätzungen von Esther Sahoub zur Entwicklung.